energetisch. Du machst Action, aber leider geht nix. Meine Gang, sie hat keine Lust. Cool zu rappen, aber einer muss. Du hast scheinbar Frust auf mich und meine Jungs. Man beneidet uns, chill in meiner Gruft. Du in einem Punkt. Ja, Mann, ich forme die Ziegenhörner ab. Creeper am Block und Horn ab. Creeper am Block und Horn ab. Rapper, die meinen, sie wären Zeit, kriegen die 45 in ihr Gesicht gestreckt. Ich geh mit Crystal Meth, du sammelst Zettelblätter. Ich halt die Barretta aus dem Fenster, am Rad am Lenker. Guck meine Gang an, nur Gespenster. Nur Gespenster, du machst Energie. Deine Crew, sie krepiert. Ich hoffe, du hast es kapiert. Fick dich mit mir, rett und du stirbst. Energie. Deine Crew, sie krepiert. Ich hoffe, du hast es kapiert. Fick dich mit mir, rett und du stirbst. Alles ist schwarz, bin ein Stab hinter Kram. Alles ist schwarz, bin ein Stab hinter Kram. Alles ist schwarz, bin ein Stab hinter Kram. Alles ist schwarz, bin ein Stab hinter Kram. Alles ist schwarz, bin ein Stab hinter Kram. Ein Wort gegen mich und ich fackel dich an. Weil komm doch, das macht mich nicht an. Was juckt mich mein Leben an? Bald bin ich dran. Zieh dich in den Band, verbrenn mich am Eis. Denn es ist aus Silber und Deutsche verleiben. Denn sie sind behindert und suchen nach Groupie-Profilen auf Tinder und schicken Emojis an. Meine Gang ist der Feind für dich und für jeden, der Rap nicht begreift. Ihr trappt euch die Zähne mit Ketten aus Blech. Ich schieß euch die Zähne mit Tapes hier aus Blei. James und ich haben 2016 mit Tapes als du, deine Crew und dein Label zusammen auf Soundload. Es juckt uns auch gar nicht, ob das jemand downloadet. Scheiß auf die Nachbarn und schrei ohne Pause. Mein Rapper zerreicht von den Schaf bis zum Morden. Rapper wollen stressen und schlagen aus Sorgen. Ich staune, dass sie danach keiner Support. Doch ich hab mein Team, wir sind deine Loge. K33, man, wir sind ganz oben. Los, wir sind verboten für mich wie eine Sekte. Denn Bitches kommen an, um für mich zu verrecken. Energie. Deine Crew, sie krepiert. Ich hoffe, du hast es kapiert. Fick dich mit mir, rett und du stirbst. Energie. Deine Crew, sie krepiert. Ich hoffe, du hast es kapiert. Fick dich mit mir, rett und du stirbst.